Menschen. Wenn ich separe pas Jésus-Christ de tes désirs. Don't separate Christ from your value. Trenne Christus nicht von von deinem Wert. Et ne sépare pas Jésus-Christ de tes valeurs. Don't separate him from your motive. Trenne ihn nicht von deinem Motiv. Et ne sépare pas Jésus-Christ de tes Don't separate him from your focus. Trenne ihn nicht von deinem Fokus. Et même pas de ta concentration. Don't separate him from your choice. Trenne ihn nicht von deiner Auswahl. Et ne sépare pas Dieu de ta choix. De Don't separate him from your words. Trenne, to speak. Trenne ihn nicht von deinen Worten. Et ne sépare pas Jésus de tes paroles. Don't separate him from your any judgment that you give. Trenne ihn nicht über das, was du urteilst. Et ne, ne sépare pas Jésus Christ d'un jugement que tu parles. And prove it in, don't separate Christ. Und trenne ihn auch nicht über das, was du prüfst. Et ne, ne sépare pas Jésus Christ de ce que tu, tu examines. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Everything in Christ's kingdom must be Christ. Amen. Alles im Königreich muss Christus sein. Et tout en Jésus-Christ doit être, tout au royaume de Dieu doit être Jésus-Christ. It is through him you bring things from inside outside. Mm. Durch ihn bringst du Dinge von innen nach außen. Et à travers de Jésus tu amènes les choses qui sont à l'intérieur, à l'extérieur. Amen. Amen. If you whatever you want to go into the spiritual world and bring things from the outside, it must the value, the purpose, the desire, everything must be based on Christ alone. Was auch immer du vom Geist rausbringen möchtest, muss immer gegründet auf Christus sein, sei es das Motiv oder alles andere. Et toutes les choses qui sont à l'intérieur, tu veux les faire sortir à l'extérieur, ça doit toujours être basé sur Jésus-Christ, tous tes motifs, tes valeurs et puis tout ce que tu vois. Let that baby be Christ. Laisse zu, dass das Baby Christus ist. Permet que ce bébé soit Jésus-Christ. That house Christ. Das Haus soit Christus sein. Cette maison doit être Jésus-Christ. Whatever, husband, friends, let everything be Christ. Ehepartner, Freunde, alles soll Christus sein. Ton époux, tes amis, toi, tout doit être Jésus-Christ. It will help you to rejoice because you already have Christ. Es wird dir helfen, dich daran Instead of complaining. Es wird dir helfen, dich daran zu erfreuen, weil du schon Christus hast. Und stattdessen wirst du dann auch nicht dich beschweren. Et ça va t'aider à te réjouir parce que tu as déjà Jésus-Christ et puis tu vas plus te plaindre. And that is how you can do. That is how you can come before Him. The only way you can come before the Lord and not complain. So kannst nur so kannst du vor Christus treten, ohne dass du dich beschwerst. Et c'est comme ça tu peux venir vers Jésus-Christ sans te plaindre. If you don't see them as Christ, you will complain. But if you see them as Christ, you will never complain. You will say thank you because you have Him already. Amen. Wenn du diese Dinge nicht als Christus ansiehst, wirst du dich beschweren. Wenn du diese Dinge aber als Christus ansiehst, wirst du dich niemals beschweren können. Et si tu ne vois pas des choses comme Jésus-Christ, tu vas te plaindre. Mais quand tu vois toutes les choses comme Jésus-Christ, tu vas plus te plaindre. That is the only way you can rejoice always. Das ist der einzige Weg, wie du dich immer erfreuen kannst. Philippa 4:4. C'est la seule façon comment tu peux te réjouir. Philippiens 4, verset 4. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. We read from verse 4 to 7. Von Vers 4 bis 7. Philippiens 4, verset 4 à 7. It says, rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Praise the Lord. Hallelujah. Except you see Christ in everything, you can never rejoice. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wir müssen Christus in allem sehen, damit wir uns immer erfreuen können. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et pour le faire, on doit toujours voir Jésus-Christ. If you separate them from Christ, you can never rejoice always. Trennst du diese Dinge von Christus, you see yourself not having them. Kannst du dich niemals erfreuen, weil du niemals erkennen wirst, dass du diese Dinge bereits hast. Et quand tu sépares ces choses de Jésus-Christ, tu vas jamais être capable de te réjouir parce que tu vas te sentir comme si tu n'as pas ces choses. If you see them as Christ, if they are Christ, if you see Christ in them, then you are able to say thank you and rejoice always. Wenn sie für dich Christus sind, dann kannst du Christus sehen und du wirst dich bei Christus bedanken. Et quand tu vois cette chose comme Jésus-Christ, là tu vas toujours être capable à être reconnaissant à Jésus-Christ. He is talking about desire, please. This very place we are reading now. from verse 4. It's talking about desire. Whatever you desire, don't separate them from Christ Jesus. Amen. In dieser Bibelstelle geht es um deine Wünsche. Was immer du dir wünschst, solltest du nicht von Christus trennen. Et dans verset 4 parle des désirs, tout ce que tu désires, tu ne dois jamais le séparer de Jésus-Christ. The baby, your job, your bills, don't separate it from Christ Jesus. See, it has been paid already. Alle deine Wünsche wie Rechnungen, Kinder, Ehepartner, diese ganzen Sachen sollst du nicht von Christus trennen. Et tous tes désirs comme des enfants ou bien des maisons, mais même tes factures, tu ne dois jamais les séparer de Jésus-Christ. Sehe diese Dinge als erledigt an. Tu dois voir ces choses comme accomplies. Don't accept Christ in any of them. Exempt. Ausschließen. Schließ Christus von keinem dieser Dinge aus. Tu ne dois jamais séparer Jésus-Christ de ces choses. Even your exam result. Amen. The report of the doctor. Don't separate it from Christ. Amen. Auch deine Arztergebnisse oder deine Uni-Ergebnisse schließt du nicht von Christus aus, sondern sehe Christus in diesen Ergebnissen. Et même dans tous tes résultats, tu dois jamais séparer Jésus-Christ de tes résultats. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Then in verse 5 says, let your moderation be known unto all men. The Lord is at work. Philippa 4, Vers 5. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nah. Verset 5, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Be careful for nothing, verse 6. But in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving. Amen. You can only give it thanks if you see them Christ. Amen. Vers 6, sorgt only give him thanks. Sorgt euch um nichts. Those are Christ. Sondern in allem lasst durch Gebet und Flehe mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Du kannst dem Herrn nur danken, wenn du Christus in diesen Dingen siehst, wenn du Christus in allen Dingen siehst. Dans verset 6, ça nous montre qu'on peut seulement être reconnaissant quand on voit Jésus-Christ en tout. Ralph, can you help us to read verse 7? Vers 7. Verset 7. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your heart and mind through Christ Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Learn to see everything Christ. Yes. Lernt Christus in allem zu sehen. Vous devez apprendre de voir Jésus-Christ en tout. If you want to destroy things, separate Christ from them. Wenn du Dinge zerstören möchtest, dann trenne sie einfach von Christus. Et si tu veux détruire des choses là, sépare des choses là de Jésus-Christ. Amen. Amen. If you want to destroy children, separate Christ from them. Wenn du deine Kinder zerstören möchtest, dann trenne sie von Christus. Et si tu veux détruire tes enfants là, tu vas les séparer de Jésus-Christ. It is not separate education from them. It is separate Christ from them. Es geht nicht darum, deine Kinder von Bildung zu trennen. Es geht darum, deine Kinder von Christus zu trennen. So zerstörst du sie. Le danger est pas que tu sépares l'éducation de tes enfants, mais que tu sépares Jésus-Christ de tes enfants. Sprüche 13. Proverbe 13. Praise the Lord. Mm-hmm. Whatever you want to destroy, if you separate those things from Christ, they will be destroyed. Mm-hmm. Was auch immer du zerstören möchtest, trenne sie von Christus. Tout ce que tu veux détruire, c'est parler de Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Proverbe 13. Sprüche 13. Vers 24. Vers 24. Proverbe 13, verset 24. He said, he that spared his rod, hated his son. Wer seine Rute spart, der hasst seinen Sohn. You get it there. Mm-hmm. But he that loveth him chasteneth him betimes. Praise the Lord. Hallelujah. Spare the rod and spoil the child. Mm-hmm. That's the meaning. Mm-hmm. The rod is Christ and not Cain. Mm-hmm. Beating. Are you getting it? Mm-hmm. Amen. In diesem Vers geht es nicht um die Rute, sondern die Rute bedeutet hier Christus. Wenn du Christus von deinem Kind sparst, zerstörst du ihn. Dans verset 24, on a écrit, c'est lui qui ménage sa verge haït son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Donc c'est cette verge, ce n'est pas pour détecter pas la verge naturelle, mais c'est le Christ lui-même. It means take away Christ. The children will be destroyed. Nimm Christus weg und die Kinder werden zerstört werden. Das signifie que quand tu enlèves Jésus-Christ, là tes enfants vont être détruits. Praise the Lord. Alleluia. Let us quickly go to James again. James 1. Nochmal zu Jakobus 1. Jacques 1. Amen. Amen. He talks about the trying and not tempting. Let's go there. Hier geht es um das Prüfen und nicht um das Versuchen. Praise the Lord. Ici on parle de l'épreuve et pas de la tentation. Verse 3, please. Verse 3. He said, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Praise the Lord. Amen. The trying of your faith and not the tempting of your faith. Da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Hier geht es um das Prüfen und nicht um das Versuchen. Verset 3, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, c'est l'épreuve de Dieu et pas la tentation du diable. Amen. Amen. And also we were in Psalm 105, verse 19. Joseph's faith was tried. Abraham's faith was tried. You are going to be tried. Wir haben gesehen, dass in der Bibel der Glaube von Josef, von Abraham immer wieder geprüft wurde. Und deshalb dauert diese Manifestation manchmal auch ein bisschen länger, weil dein Glaube erstmal geprüft wird, ob dieser Glaube überhaupt standhaft ist. Et la foi de Moïse, de Joseph, ça a été éprouvé. Et c'est pour montrer, pour montrer que ta foi est vraiment raciné en Dieu et en Jésus-Christ. Ce n'est pas pour détruire ou pour te séparer de Dieu. Verse 4, please. Verse 4. Verset 4. But let patience have her perfect work, that you may be perfect and entirely wanting nothing. Amen. The same Philippians 4:4. Are you getting it? Genauso wie das entirely wanting nothing. In Philippa 4, if 4 you, okay, sure. Entirely wanting nothing. Except things are Christ. You will always want something. Dass du vollkommen, dass du nichts haben möchtest, weil alles für dich Christus ist. Aber wenn die Dinge nicht für dich Christus sind, wirst du immer etwas begehren. Et ça montre quand tu es en Christ et puis tu désires seulement le Christ, tu vas plus désirer quelque chose d'autre parce que tu es déjà satisfait en Dieu. Mais quand tu sépares Jésus-Christ de toutes tes choses, c'est là où tu vas commencer à désirer les choses et puis jamais être satisfait. Here talks about patience. Patience is one of the fruit of the Spirit. Galatians 5:22 and 23. It's coming from Christ. God kind of patience, not the patience of this world. Und die Geduld ist eine Frucht des Geistes. In Galater 5 lesen wir das. Nicht die Geduld dieser Welt, sondern die Geduld von Christus. Et la patience est aussi un fruit de l'esprit. Et c'est la patience de Dieu et pas la patience du monde. Amen. Her patience can have her perfect work. It's by seeing Christ in all. Geduld hat sein vollkommenes Werk in uns, indem wir Christus in allem sehen. Et la patience est accomplie parfaitement quand on voit Jésus-Christ. Again, he said, so that you will be perfect and entire wanting nothing. Wanting nothing also means pursuing nothing. Und nicht zu wollen bedeutet auch hinter nichts zu sein. Seeking nothing. Nicht zu suchen. Et quand tu veux rien, so can nothing outside Christ, please. Et quand tu veux rien en dehors du Christ, ça signifie aussi que tu poursuis rien en dehors du Christ. Amen. Amen. You are bringing anybody to the church. Your motive is not to marry them, but to save them. Mm-hmm. Leute zur Gemeinde zu bringen, machst du nicht, um sie zu heiraten, mm-hmm. sondern um Errettung für sie zu bringen. Et quand tu amènes quelqu'un à l'église, c'est pas pour le marier, mais pour qu'il soit sauvé. You are not seeking things. Denn du suchst nicht nach Dingen. Parce que tu ne cherches pas des choses. You are seeking Christ. Du suchst mm-hmm. nach Christus. I don't know if you are getting it. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Marriage or any other evil motive, you are seeking things. By Ehe oder irgendein anderes. You are doing things because of them. Without, it must be to save them. Mm. It's their salvation that you are after. Mm. Are you getting it? Obviously. And that is how everything works. You save their salvation. Because even before the very day you speak today, Christ might even come that day. You are not after marriage, you are after their salvation. Und du musst das Motiv halt prüfen, weil wenn das Motiv ein fleischliches Motiv ist, das Motiv Ehe ist, das Motiv Geld oder sonstiges, dann ist es halt nicht von Christus. Und wir sollten als Motiv immer haben, wir sollten als Motiv immer Christus haben, weshalb wir Leute zur Gemeinde bringen oder zu ihnen predigen, weil auch während wir zu diesen Leuten predigen oder während sie das erste Mal dann hier sind, kann auf einmal Jesus Christus kommen. Und dann ist diese Zukunft, die man sich ausgemalt hat mit Menschen, auch nicht mehr da. Na, deswegen, es muss einem um Christus gehen und nicht um Menschen. Amen. Et quand tu prêches aux gens et tu invites les gens à l'église, c'est pas pour que tu peux maintenant les marier, mais c'est pour qu'ils soient sauvés, parce que quand tu prêches au chaque moment Jésus-Christ peut arriver et quand tes motifs ne sont pas Jésus-Christ, ce serait vraiment triste. C'est ça pourquoi tu as vraiment désiré le Christ et pas la chair. Why are you praying for somebody? Is it because so that he become your husband, your wife, or to remain a child of God? Wieso betest du für Menschen? The motive must be pure. Dein That's how everything works in the kingdom of heaven. Damit diese Person dein Ehemann ist, damit diese Person eine Ehefrau wird oder damit diese Person in Christus bleibt. Ne? Dein Motiv musst du checken. Nur so in Christus funktioniert dann auch alles. Et si tu pries pour une personne, pourquoi tu pries pour cette personne? C'est pour que cette personne devienne ta femme ou bien ton mari ou pour que cette personne reste un enfant de Dieu. We are going to close very soon, some minutes now. Amen. Amen. In verse 5, talk about, look at verse 5. It says, Vers 5. If any of you lack wisdom, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, people pray to have wisdom. Beten, the wisdom they are praying to have is evil wisdom. Beten, it's all about the flesh. Not God kind of wisdom. God kind of wisdom is Christ Jesus. Mm. You have him already. Bösartige Weisheit, die Weisheit dieser Welt, um in der Welt mithalten zu können. Aber die Weisheit, nach der du dich, nach der du streben sollst, ist Christus selbst. Ne? Et dans verset 5, on voit toujours que quand les gens prient pour la sagesse, leur motif est toujours d'avoir la sagesse mondaine. Mais Jésus-Christ, lui, Dieu, il parle de la sagesse qui concerne le Christ. Et puis toi, tu as déjà le Christ en toi. Remember, the Bible said the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Hört euch, wie gesagt, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Et Proverbe nous dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Amen. Amen. It does not come by prayer. It comes by choosing Christ. Und es kommt, wenn man sich für Christus entscheidet. Et c'est, tu le recevras pas quand tu pries, mais quand tu choisis Jésus-Christ. God kind of wisdom is Christ Jesus. Gottes Weisheit ist Christus Jesus. Et la sagesse de Dieu est Jésus-Christ. It is the truth. Es ist die Wahrheit. C'est la vérité. Christ is the truth. Christus ist die Wahrheit. Jésus est la vérité. As you believe him and you walk in him, the truth clean your soul. Wenn wir ihm glauben und ihm wandeln, purify your soul. That's reinigt, Peter. Reinigt die Wahrheit unsere Seele. Et la vérité, ça soigne et ça purifie nos âmes. The truth comes from your spirit and enter and now in your soul. Die Wahrheit kommt von deinem Geist, soul and body. Und geht in deine Seele. La vérité, ça vient de ton esprit et ça entre maintenant dans ton âme. Choosing the truth, loving the truth. Dich für die Wahrheit entscheiden, die Wahrheit lieben. Que tu choisis la vérité. Come into your mind. Dass das in deine by Gedanken choosing kommt. Christ, by das choosing kommt in the deine truth. Gedanken, dich by für die loving entscheidest. The truth, by accepting the truth. Mm. Embracing the truth, embracing it. And keeping to it. Und sich daran halten. La vérité qui est dans ton esprit, ça arrive à ton N'aime qu'un quand tu aimes et puis tu choisis la vérité. Vers 6, let it be Christ alone. In Vers 6 steht, lass zu, dass es Christus allein ist. Verset 6 nous montre qu'il doit s'agir seulement de Jésus-Christ. Your motive, your value, your desire, your focus, let it be Christ alone. Dein Motiv, dein Wunsch. And not double-minded. Lass zu, dass es Christus allein ist und dass es nicht doppelt ist. And not Christ and you, but Christ alone. Und nicht Christus und du, sondern Christus alleine. Et tu dois savoir qu'il s'agit seulement de Jésus-Christ et pas de toi et Jésus-Christ. Amen. Amen. Not Christ, not Christ and you, not the spirit and you, not the spirit and the flesh, but the spirit alone. Mm. Christ alone. Mm. That's what we're talking about up to verse 8 or so. Yeah, up to verse 8. Praise the Donc, Lord. Donc c'est pas Jésus-Christ et toi, ou bien l'esprit et la chair, mais c'est seulement Jésus-Christ. Let it be Christ alone and not mixture. Lass zu, dass Christus allein ist und nicht eine Mischung. Et permet que ce soit seulement Jésus-Christ et pas une mélange. Praise the Lord. Alléluia. So we close here, please. Amen. Amen. So please.